Letzte Woche Willy Brandt, diesmal Oskar Lafontaine, leistet Staatspräsident François Mitterrand Wahlkampfhilfe für die SPD. Der kandidierende Paris höhnt, mit Willy Brandt sei Mitterrand nie sehr vertraut gewesen. Lafontaines neutralistische Neigungen entsprechen nicht französischer Auffassung. Der Empfang dieser beiden Politiker kurz vor den Wahlen in der DDR verstoße gegen den demokratischen Anstandskodex, bedeute einen Tritt mit dem Pantoffel, der seinen Platz im Verzeichnis der Ungeschicklichkeiten im großen Kontobuch Mitterrand-Kohl findet. Und der satirische Kanal riskiert den gewagten Zweisatz: Kohl kann Mitterrand nicht riechen, der trägt Eau de Pologne. Also Wahlkampf macht Mitterrand nicht für die SPD, das verbietet schon sein Selbstverständnis von der Würde eines Präsidenten der Republik. Und der gegenwärtige Sozialistenkongress, dem Mitterrand fernbleibt und auf dem Lafontaine spricht, wird durch seine heftigen persönlichen Rivalitäten bei gleichzeitiger Absenz von Sachthemen auch nicht werbewirksam ausfallen. Dass aber dergestalt interpretiert wird, ist gültig auf das gestörte Verhältnis, nicht beider Völker, das ist intakt, sondern zwischen Mitterrand und Kohl zurückzuführen. Natürlich wird Mitterrand demnächst telefonisch seine Freundschaft mit Kohl versichern. Was denn sonst? Man kann es vergessen, denn beide sprechen nicht mehr dieselbe Sprache. Hat auch schon das jüngste Telefonat nicht wie projektiert stattgefunden, weil jeder darauf wartete, dass der andere den ersten Schritt tue. Beide Seiten handeln unredlich, auch wenn zunächst auf beiden Seiten ein echtes Jahrhundertmissverständnis zugrunde lag. Mitterrand und seine Gruppe verstanden die deutsch-französische Freundschaft immer als bundesrepublikanisch-französische Freundschaft. Im Gegensatz zur Bonner Position bedeutet die Inanspruchnahme für ein um die DDR erweitertes Partnerdeutschland für sie eine Änderung der Geschäftsgrundlage. Kohl wiederum glaubte, sich angesichts der so plötzlich hereingebrochenen nationalen Aufgabe der Wiedervereinigung mal kurz aus dem europäischen und deutsch-französischen Kontext beurlauben zu dürfen. Doch was bestimmt den Stellenwert von Konsultationen, wenn nicht ihr Gebrauch in Krisenzeiten? Es folgte die Phase der Unaufrichtigkeit. Als Kohl seine begründet, aber politisch nicht haltbare Position aufgab, oder Neiße von einem gesamtdeutschen Souverän absegnen zu lassen und diesen Rückzug mit dem unsäglichen Jungteam von Grenzregelung, Reparationsfrage und Minderheitenrecht zu kaschieren versuchte, schenkte er Paris den Vorwand, sich als Siegermacht mit alten Allianzen und nicht als Partner zu gerieren. Der rechtzeitig vor dem polnischen Staatsbesuch in Frankreich zustande gekommenen Resolution des Bundestages unterstellen, sie könne etwas anderes meinen als die bestehende polnische Westgrenze, ist gekünsteltes Misstrauen. Was auch immer Kommuniqués über Telefonate berichten, es gilt, was die seriöse bis offiziöse Agentur Agence France-Presse aus dem engsten Kreis des Präsidenten im Umfang einer Katastrophenreportage berichtet: Deutschland bleibt unser engster Partner, mit Kohl läuft nichts mehr, mit seinen einsamen Entscheidungen, seiner Vernachlässigung europäischer Orientierung, seiner Wahlkampfübertaktik. Auch in Italien ist die deutsche und europäische Zukunft Hauptthema der politischen Elite. In Pisa trafen sich heute die Christdemokraten und ein Gast, die Ministerin für innerdeutsche Beziehungen, Frau Dorothee Wilms, sollte die Neugier befriedigen. Ute Flögel war dabei. Ein hochbesetztes Podium eröffnete heute den dreitägigen außenpolitischen Kongress der italienischen Christdemokraten. Als stärkste Kraft im Europarat und im Europäischen Parlament und als Regierungspartei, die die wichtigsten Ministerien einschließlich des Außenressorts besetzt, will die Democrazia Cristiana bei dieser Tagung im oberitalienischen Thermenstädtchen Montecatini in der Nähe Pisas Antworten finden auf die Ereignisse in Osteuropa. Sie haben nach den Worten des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Adolfo Sarti die Welt umgekehrt und Geschichte geprägt. Größte Aufmerksamkeit bei der heutigen Kongresseröffnung erfuhren die Auftritte des ehemaligen Staatssekretärs im amerikanischen Verteidigungsministerium McNamara und der Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen, Dorothee Wilms. Die NATO und die deutsche Einigung erschienen als Schlüsselbegriffe für eine neue Betrachtungsweise italienischer Außenpolitik. Der Erhalt der NATO wurde als unverzichtbar für die Stabilität Europas und der ganzen Welt und für eine Einbindung Deutschlands dargestellt. Das Ansinnen bundesdeutscher Sozialdemokraten, die NATO als überflüssig aufzulösen, bezeichnete der Generalsekretär der Democrazia Cristiana, Franco Maria Malfatti, als besorgniserregend. Ebenso begehe die Linke Europas einen gefährlichen Weg, wenn sie ein entmilitarisiertes, neutrales, wiedervereinigtes Deutschland fordere. Bundesministerin Wilms konnte beteuern, dass es auch künftig keine Alleingänge Deutschlands geben werde. Auch das Vereinigte Deutschland wird und muss Mitglied der NATO sein, wobei Übergangsfristen und befristete Sonderlösungen für das Gebiet der DDR denkbar sind. Kanzler Kohl erweckt nach Informationen der Bonner Tageszeitung Die Welt offenbar eine Umbildung seines Kabinetts noch vor der Bundestagswahl im Dezember. Der frühere Verteidigungsminister Scholz solle in die Regierung zurückkehren und ein neues Deutschlandministerium übernehmen, in dem alle im Zusammenhang mit der deutschen Einigung stehenden Schritte koordiniert werden sollen. Die Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen Wilms ist nach Darstellung der Zeitung als Kandidatin für das Amt der Bundestagspräsidentin vorgesehen, falls die derzeitige Amtsinhaberin Süssmuth nach einem Erfolg der CDU bei der niedersächsischen Landtagswahl nach Hannover wechseln sollte. In der SPD ist ein Streit über die Forderung nach einer staatlich garantierten sozialen Grundsicherung entbrannt. Wird nach der Wahl zur Volkskammer der DDR der Übersiedlerstrom versiegen oder wird am kommenden Montag ein neuer Sturm auf die Bundesrepublik losbrechen? Muss so oder so jetzt Schluss gemacht werden mit den Anreizen hierzulande, mit Notaufnahmeverfahren und Sonderleistungen? Die Bundesländer jedenfalls drängen die Bundesregierung jetzt zu raschen Entscheidungen. Dazu heute ein erster Korrespondentenbericht. Stasi-Kontakte des Generalsekretärs der CDU Ost, letzte Wahlvorbereitungen in Ost-Berlin sowie eine erste gemeinsame Synodaltagung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Ost und West sind weitere Themen. Im Streitgespräch geht es um die Entscheidung der Ministerpräsidenten der Bundesländer zur Sicherung einer kostenfreien Sport-Kurzberichterstattung der Rundfunk- und Fernsehsender. Weiter unter anderem Bonn zu Rapta und Israel nach Shamirs Sturz. Wie immer schließlich Wall Street-Ergebnisse und die Presseschau. Zunächst zur Sitzung des Bundesrates in Bonn. Hauptverhandlungsthema die Aufnahmebedingungen für DDR-Übersiedler. Peter Heinemann berichtet. Heute Übereinstimmung im Bundesrat zwischen den Ländern. Sie forderten die Bundesregierung zu raschem Handeln zur Eindämmung des Übersiedlerstroms aus der DDR auf. Bonn solle durch rasche Abschaffung des Notaufnahmeverfahrens und der finanziellen Sonderleistungen die Flut der Übersiedlungen stoppen. Und der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, CDU, hielt in diesem Zusammenhang Bundesinnenminister Schäuble vor, die Bundesregierung schätze den Zustand draußen möglicherweise nicht ganz richtig ein. Und auch der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine vertrat die Auffassung, die Situation dulde, wie er sagte, kein weiteres Zuwarten mehr. Dazu heute der designierte SPD-Kanzlerkandidat. Als ich im Ende November vergangenen Jahres die Forderung erhob, die finanziellen Leistungen, die wir erbringen, nicht als Prämien für das Weggehen, sondern als Unterstützung für das Dableiben zu gewähren, da erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Oskar Lafontaine begründete dann für die sozialdemokratisch geführten Bundesländer deren Forderung auf Streichung der Sonderleistungen für DDR-Übersiedler. Ein sich fortsetzender Massenexodus gefährdet den ökonomischen und sozialen Reformprozess in der DDR und führt zu unerträglicher Belastung unserer sozialen Sicherungssysteme. Die Arbeitskräfte, und hier ist die soziale Berechtigung für diese Forderung, die Arbeitskräfte werden in der DDR zur Umsetzung der ökonomischen und gesellschaftlichen Umbaumaßnahmen dringend gebraucht. Deshalb wollen wir das Eingliederungsgeld, das Anlass für eine Übersiedlung gewesen sein mag, streichen. Wir müssen auch für die Rentnerinnen und Rentner Anreize für ein Bleiben in der DDR schaffen. Die Rentensysteme beider deutschen Staaten müssen schrittweise vereinheitlicht werden. Die Übersiedlerinnen und Übersiedler sollen rechtlich mit Bürgerinnen und Bürgern gleichgestellt werden, die innerhalb der Bundesrepublik umziehen. Es ist ein Gebot der Gleichbehandlung, DDR-Bürgern wie Bundesbürgern zuzumuten, sich vor einem Umzug eigenverantwortlich um eine Wohnung in der Bundesrepublik zu bemühen. Für die unionsgeführten Länder sprach Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht. Wenn heute jemand aus der DDR zu uns kommt, so ist er kein Flüchtling mehr. Es ist seine Sache, sich um Unterkunft und Arbeitsplatz zu kümmern. Natürlich stehen wir mit Beratung zur Verfügung. Aber er kann nicht erwarten, dass die Länder in der Bundesrepublik für ihn ein gemachtes Bett vorhalten. Gesicherte Erkenntnis oder Desinformation? Auch der Generalsekretär der CDU in der DDR, Martin Kirchner, muss sich gegen den Verdacht wehren, Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen zu sein. Heute räumte Kirchner Kontakte zum früheren DDR-Geheimdienst ein. Nach dem Fall Schnur, ein Fall Kirchner in der von CDU-CSU unterstützten Allianz für Deutschland, Hermann Finke aus Berlin. Zwei Tage nach dem Rücktritt des Vorsitzenden vom demokratischen Aufbruch Wolfgang Schnur ist ein weiterer Politiker des konservativen Bündnisses Allianz für Deutschland wegen angeblicher Mitarbeit für den inzwischen aufgelösten Staatssicherheitsdienst der DDR ins Gerede gekommen. Martin Kirchner, Generalsekretär der DDR-CDU und als solcher einer der profiliertesten Köpfe dieser Partei, soll nach Informationen des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz Verbindungen zum Stasi unterhalten haben. Kirchner äußerte sich am Nachmittag gegenüber der ARD in Ostberlin zu diesem Vorwurf. Auf die Frage, ob er Stasi-Mitarbeiter gewesen sei, antwortete er: Das bin ich nicht gewesen. Mir sind diese Vorwürfe, außer das, was der Spiegel kolportiert hat, auch nicht bekannt. Von daher kann ich jetzt im Moment auch darauf gar nicht reagieren. Der CDU-Generalsekretär berichtete, er habe mit dem Vorsitzenden seiner Partei über die Beschuldigungen gesprochen und ihm versichert, sie seien gegenstandslos. Auf die Frage, wie er sich erkläre, dass solche Vorwürfe jetzt erneut in der Bundesrepublik hochgekommen seien, erwiderte Kirchner: Tja, das kann ich nicht beantworten, weil ich mit den Leuten nicht gesprochen habe, die dieses in Umlauf setzen. Im Verlauf des Interviews schilderte Kirchner, es habe keine Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsdienst gegeben, wohl aber Kontakte. Es hat keine Zusammenarbeit gegeben, aber es hat Gespräche im Zuge der meiner kirchlichen Tätigkeit gegeben, wie dies in allen Fällen gewesen ist, dass man hier an der einen oder anderen Stelle befragt worden ist. Dies sind offensichtlich reine Kontaktgespräche gewesen, um den Betreffenden kennenzulernen, wo der Inhalt weniger bedeutsam war. Der Generalsekretär der CDU konnte sich auf Nachfrage zunächst nicht daran erinnern, wann diese Gespräche mit dem Stasi geführt wurden. Das müsse Anfang der 80er Jahre gewesen sein, meinte er schließlich. Seine Reaktion auf die Beschuldigungen fiel zwei Tage vor der Volkskammerwahl in der DDR erstaunlich zurückhaltend aus. Im Gegensatz zu Wolfgang Schnur vom Demokratischen Aufbruch, der zunächst von einer Schmutz- und Verleumdungskampagne gesprochen hatte, artikulierte Kirchner kaum Betroffenheit. Er denkt zurzeit nicht daran, rechtliche Schritte zu ergreifen. Eigentlich sei man doch machtlos gegenüber solchen Verdächtigungen, meinte er fast resignierend. Am Sonntag also ist es soweit. In der DDR wird frei gewählt. Das Auswärtige Amt widersprach heute all denen, die Drohungen aus Tripolis wahrgenommen haben wollen. Vielleicht, so sein Sprecher Jürgen Krobock, seien die Äußerungen des libyschen Staatschefs Muammar al-Gaddafi ungenau übersetzt worden. Vielmehr habe Gaddafi die wirtschaftliche Präsenz der Bundesrepublik in seinem Land in Frage gestellt. Auch wenn der Libyer also nicht gedroht haben sollte, unbestritten ist sein Versuch, der Bundesregierung zumindest mit Schuld an dem Brand in Rabta in die Schuhe zu schieben. Und dazu wiederum Jürgen Krobock. Ich möchte den gesamten Zusammenhang zunächst einmal sagen, dass wir mit Entschiedenheit den von libyscher Seite unternommenen Versuch zurückweisen, die Verantwortung für den Brand in Rabta der Bundesrepublik Deutschland zuzuschieben. Die Bundesregierung verurteilt insbesondere jeden Versuch, die Menschen in Libyen gegen uns aufzuputschen. Sie protestiert dagegen, dass durch Demonstrationen vor der deutschen Botschaft in Tripolis der freie Zugang behindert wurde, wie es gestern der Fall war, ohne dass libysche Ordnungskräfte hiergegen eingeschritten sind. Sie erwartet, dass alle Drohungen gegen deutsche Staatsbürger in Libyen unterlassen werden. Die Bundesregierung wiederholt ihre Erwartung, dass alle Vorrichtungen in Rabta zur Herstellung von chemischen Waffen beseitigt werden und behält sich alle politischen und völkerrechtlichen Schritte vor, die geboten sind, die Produktion zu verhindern. Diplomatische Kreise in Bonn lieferten dann auch eine denkbare Erklärung für die antideutsche Stimmungsmache in Libyen. Demnach wäre sie auf politische Aktionen des Bundesaußenministers gegen die Giftgasproduktion in Rabta zurückzuführen. Hans-Dietrich Genscher hatte am 20. Februar im Kreis der EG-Außenminister in Dublin angeregt, den Weltsicherheitsrat mit dem Problem zu befassen. Der Europäischen Gemeinschaft empfahl er, gegenüber den nordafrikanischen Maghreb-Staaten initiativ zu werden, mit dem Ziel, der Herstellung von C-Waffen in Libyen ein Ende zu setzen. In Briefen an die Außenminister der USA, Frankreichs und Großbritanniens und vor wenigen Tagen an den irischen Außenminister und EG-Ratsvorsitzenden bekräftigte Genscher sein Anliegen. Diese Hartnäckigkeit des Bonner Außenministers mag Gaddafi gereizt haben. Die einzig mögliche Erklärung für die libyschen Ausfälle gegen die Bundesrepublik ist sie nicht. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes hat heute den Versuch zurückgewiesen, der Bundesregierung die Verantwortung für den Brand in Rabta zuzuschieben. Dagegen war nicht die Rede von geheimdienstlicher Aufklärung, die von deutscher Seite ganz offensichtlich geleistet worden ist. Die USA haben sich jedenfalls vor einer Woche auf deren Erkenntnisse berufen, bei der Behauptung, in Rabta würde nicht Aspirin, sondern Senfgas produziert. Bei der Gelegenheit wurde auch der Einsatz von militärischen Mitteln gegen das libysche Chemiewerk nicht ausgeschlossen. Das stand in allen Zeitungen. Es kann also auch Gaddafi nicht verborgen geblieben sein. Nach Shamirs Sturz, der den nationalkonservativen Likud in eine Zerreißprobe führte, wird in Israel über ein Bündnis der Arbeiterpartei mit der ultraorthodoxen Schas-Partei spekuliert. Realistische Spekulationen, Peter Philipp aus Jerusalem. blieb, was denn passieren soll, wenn das Ultimatum nicht eingehalten wird. Hermann Krause hat in Moskau die Informationen zusammengetragen, die es gestern Abend und heute früh dazu gab. An diesem Wochenende finden in der litauischen Hauptstadt Vilnius mehrere Großkundgebungen statt. So wollen heute Litauer noch einmal ihre Sympathie und ihr Einverständnis mit der Entscheidung ihres obersten Sowjets ausdrücken, der am letzten Sonntag die Wiederherstellung der Unabhängigkeit auf der Basis der Verfassung von 1939 beschloss. Morgen hingegen demonstrieren diejenigen, die der Moskauer treuen KPDSU nahestehen. Sie werden auf der Veranstaltung, so war heute schon zu erfahren, für die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung in Litauen eintreten und verlangen, dass über die vom obersten Sowjet beschlossene Unabhängigkeitserklärung eine Volksabstimmung durchgeführt wird. Dies alles findet statt vor dem Hintergrund eines Ultimatums, das der neu gewählte Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, dem obersten Sowjet von Litauen gestern Abend stellte. In einem Schreiben, das Gorbatschow an den Präsidenten von Litauen sandte, wird die Führung in Vilnius aufgefordert, innerhalb von 3 Tagen über Maßnahmen zur Realisierung des Beschlusses des Volkskongresses zu berichten. In diesem Beschluss hatten die Abgeordneten am Donnerstagabend mit überwältigender Mehrheit die Unabhängigkeitserklärung Litauens und die Aufhebung der Sowjetverfassung für Litauen als juristisch ungültig bezeichnet. Darin wird jeder Republik zwar das Recht auf Selbstbestimmung zugestanden, sie könne bei einem Ein- oder Austritt jedoch die entstehenden politischen, ökonomischen und rechtlichen Probleme nicht ignorieren, hieß es. Der Beschluss des Kongresses war zusammen mit dem ultimativen Schreiben Landsbergis direkt zugeschickt worden. Dieser hatte sich mittlerweile schon in einem Fernsehinterview in Vilnius geäußert. So wies Landsbergis, der gleichzeitig Führer der Volksbewegung Sajudis ist, den Beschluss des Volkskongresses als Einmischung in die inneren Angelegenheit eines fremden Staates zurück. Moskau habe nicht das Recht, sich einzumischen, sagte der Staatspräsident von Litauen. Niemand kann die Entscheidung eines demokratisch gewählten Parlaments, eines souveränen Staates, annullieren. Die Litauer gehen nach bisher vorliegenden Informationen davon aus, dass in absehbarer Zeit Verhandlungen mit Moskau beginnen können. So erklärte der litauische Abgeordnete Bikauskas, dass bereits heute der oberste Sowjet in Vilnius mit der Benennung einer Delegation beginnen werde. Die litauische Regierungschefin Prunskiene erklärte, mit den Vorbereitungen für einen Vertrag zwischen Moskau und Litauen könne man jetzt auch anfangen. In diesem Vertrag sollten dann Grenzfragen und der Status von Einheiten der Streitkräfte geklärt und ausgehandelt werden. Verhandlungen aber hatte Gorbatschow am 2. Sitzungstag des Volkskongresses abgelehnt, mit der Begründung, man verhandle nur mit ausländischen Staaten. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal haben heute die Bürger der DDR ihr Parlament frei und geheim wählen können und sich dabei überraschend klar entschieden. Mit großem Abstand wurde die CDU stärkste Partei. Sogar eine absolute Mehrheit der konservativen Allianz für Deutschland, dem Wahlbündnis aus CDU, DSU und demokratischem Aufbruch, ist nicht auszuschließen. Lothar de Maizière, Vorsitzender der CDU, die früher eine der Blockparteien war, dürfte nunmehr neuer Regierungschef der DDR werden. Großer Verlierer der Volkskammerwahl sind die Sozialdemokraten, die in Meinungsumfragen lange Zeit vorn gelegen hatten. Demgegenüber konnte sich die SED-Nachfolgepartei PDS unerwartet gut behaupten. Sie wurde drittstärkste Kraft. Insgesamt hatten sich 24 Parteien, Vereinigungen und Listenverbindungen um die 400 Mandate in der Volkskammer beworben. Die Wahlbeteiligung wird auf etwa 90% geschätzt. Zwischenfälle wurden nicht bekannt. Direkt aus Ost-Berlin nun Ulrich Deppendorf mit einer neuen Hochrechnung. Ja, die neue Hochrechnung liegt vor. Immer mehr Stimmbezirke sind hierbei eingetroffen im Computer. Und danach gibt es nun folgendes Ergebnis nach dieser Hochrechnung. Die SPD kommt auf 21,6%, die CDU auf 42,9%, sie geht wieder etwas zurück, der demokratische Aufbruch auf 0,9%, die DSU auf 6,0%, die PDS auf 15,5% und die Liberalen kommen auf 4,9%. Diese Hochrechnungen, meine Damen und Herren, noch einmal gesagt, sind freie Hochrechnungen. Es fehlen Vergleiche zu früheren Jahren. Das heißt, es kann immer noch im Laufe des Abends etwas schwanken. Und nun schauen wir uns noch die Sitzverteilung in der Volkskammer an. 400 Mandate sind zu vergeben. Die SPD bekommt 86. Die CDU kommt nach dieser Hochrechnung auf 172. Der demokratische Aufbruch auf 4. die DSU auf 24, die PDS auf 62, die Liberalen auf 20 und die anderen Parteien auf 32. Nach dieser Hochrechnung hat die Allianz im Augenblick 200 Sitze, also noch keine absolute Mehrheit. Sie müsste mit den Liberalen zusammengehen. Aber das kann sich noch etwas verändern im Laufe des Abends. Zurück nach Hamburg. Dass die Volkskammerwahl wirklich frei und geheim war, haben Wahlbeobachter des Europaparlaments und des Europarats bestätigt. Sie haben nach eigenen Angaben nicht die geringsten Verstöße gegen die Wahlordnung feststellen können. Zum überraschenden Ausgang der Wahl schalten wir nun um nach Ost-Berlin zu Fritz Pleitgen. Ja, hier im Wahlstudio ist bei uns der Wahlsieger Ulrich de Maizière von der CDU. Werden Sie auch der künftige Ministerpräsident, wie wir soeben gemeldet haben? Nein, also darüber werden wir, über Personalfragen reden wir in den nächsten Tagen. Zunächst geht es erstmal darum, dass wir feststellen, wir haben einen unerwartet hohen Sieg errungen. Wir sind sehr stolz, dass es uns gelungen ist, in nur wenigen Monaten die Partei zu einer selbstbewussten Partei zu führen, die also auch selbstbewussten Wahlkampf geführt hat. Darf ich Sie mal fragen, meinen Sie, dass Bundeskanzler Kohl wesentlich zu diesem Erfolg beigetragen hat? Wir haben Hilfe bekommen, aber wir haben auch deutliche Hilfe bekommen, das will ich nicht bestreiten. Aber es war auch wichtig, dass bei uns die Mitglieder in den Dörfern, in den Gemeinden solche Zahlen erreichen, die eben, wenn im gesamten Lande Wahlkampf geführt wird, und der ist geführt worden. Haben Sie denn mit diesem sensationellen Ergebnis gerechnet? Damit haben wir nicht gerechnet, nein. Das ist also für uns selber eine große Überraschung und es bringt natürlich auch ein hohes Maß von Verantwortung und Erwartung der Bürger zum Ausdruck. Erwartung nicht nur an uns und die Parteien der Allianz, sondern auch eine hohe Erwartungshaltung an die Bundesrepublik. Die Menschen werden also sehr schnell, sehr klare und deutliche Antworten sowohl von uns, aber auch von der bundesrepublikanischen Seite erwarten. Welche Antwort wollen Sie zuerst geben, zu welcher Frage? Die wichtigste Frage ist für uns, dass uns die Menschen nicht weiter verlassen. Und da wird dieses Wahlergebnis vielleicht ein Signal sein können, aber ich denke, dass die Währungswirtschaft und soziale Union der nächste wichtige und eindeutige Schritt sein muss. Wann soll das passieren? So schnell wie möglich, so schnell aber, wie es auch klug ausgehandelt ist. Und über Zeitpunkte bei solch brisanten Maßnahmen sollte man, glaube ich, nicht reden, um den Spekulanten nicht Tür und Tor zu öffnen. Martin Kirchner, Sie sind der Generalsekretär der Partei. Ich habe gerade gelesen, Sie können mit 172 Abgeordneten rechnen. Haben Sie eigentlich genügend Leute dafür? Ja, dafür sind genügend Mitglieder angetreten in den Wahlbezirken. Und hier sind gute und qualifizierte Abgeordnete, die sich auch in dieses Parlament wirklich einbringen können. Schönen Dank, das war es zunächst aus dem Wahlstudio. Ich schalte jetzt zurück nach Hamburg, wo weitere Stimmen vorliegen zu diesem Wahlausgang. Die DDR-Bürger haben sich für die Bundesregierung entschieden, nicht für eine bestimmte Partei, sondern sie haben sich für die Partei entschieden, die zurzeit die Bundesregierung stellt. Ich denke, das muss man so erklären. Die DDR-Bürger haben über 40 Jahre hinweg aus Angst die Partei gewählt, die das Geld verwaltet. Zurzeit verwaltet in der Bundesrepublik die CDU das Geld. Und deshalb haben sie ihren alten Fehler wiederholt und die CDU gewählt. Liegt es nun allein an den DDR-Bürgern oder liegt es auch an der SPD? Sind Sie mit Programmen gekommen, die einfach beim Volk nicht so ankamen? Ich glaube, das liegt nicht am Programm, sondern wir sind als eine anständige Alternative, als eine ehrliche Alternative zu den 40 Jahren Sozialismus aufgetreten, haben diese Partei gegründet als Alternative dazu. Und mit diesem anständigen Wahlkampf haben wir uns nicht durchsetzen können. Es ist ein Diffamierungs- und Verleumdungswahlkampf von Seiten der rechten Parteien geführt worden. Es ist ein Angstwahlkampf von Seiten der PDS geführt worden. Und beweist, wir werden auch als eine solche neue Partei anerkannt. Was wird Hans Modrow, der sich ja viel Achtung erworben hat, ab morgen tun? Wären Sie eventuell auch bereit, ein Regierungsamt zu übernehmen? Zunächst bleibt er in Regierungsverantwortung, bis eine neue Regierung gebildet ist. Ich hoffe, dass diese Phase nicht allzu lange dauert und dass das Ergebnis der Wahl so aussehen wird, dass eine Regierungsbildung nicht ein quälender Prozess wird, sondern dass eine Regierung gebildet werden kann, die in der Lage sein wird, das Land in Verantwortung zu regieren. Und Hans Modrow wird zu denen gehören, die in einer linken Fraktion der künftigen Volkskammer dabei ist, Opposition nicht als destruktive, sondern als konstruktive Politik zu verstehen und sie so zu betreiben. Neben mir steht Jens Reich vom Neuen Forum und Sie müssen jetzt hier reinsprechen. Ja. Jens Reich, erste Reaktion. Sind Sie traurig? Nö, ich bin in bester Stimmung. Vom Hoffnungsträger der Revolution als Splittergruppe in die Opposition. Haben Sie sich das so vorgestellt? Was haben Sie falsch gemacht? Warum konnten Sie Ihre Politik nicht populärer machen? Na, wir waren immer eine Splittergruppe. In Gethsemane waren immer kleine Gruppen und wir sind wieder eine kleine Gruppe. Da sind wir wieder angekommen. Und zwischendurch haben wir das geschafft, mitgeholfen, das zu schaffen, dass unsere Kinder jetzt ins Ausland fahren können, dass wir die Welt sehen können, dass wir uns unterhalten können, ohne dass anschließend zwei Herren mich mitnehmen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Bei der Oberbürgermeisterwahl in München zeichnet sich ein klarer Erfolg für den Amtsinhaber Georg Kronawitter von der SPD ab. Gegen ihn war bei den heutigen bayerischen Kommunalwahlen der Bonner Regierungssprecher Hans Klein, CSU, angetreten. Insgesamt wurden etwa 2000 Bürgermeister und Landräte direkt gewählt, außerdem die Stadt- und Gemeinderäte sowie die Kreistage. Bei den letzten Kommunalwahlen vor 6 Jahren schaffte die CSU landesweit 49,1%, gefolgt von der SPD mit 30,5% und den Freien Wählergruppen mit 10,8%. Direkt aus München jetzt Heinz Burkhardt. Ja, verehrte Zuschauer, Sie haben es eben schon gehört. Georg Kronawitter bleibt im Amt. Ebenso bleibt im Amt der Nürnberger Oberbürgermeister Peter Schönlein. Und interessant an den beiden Großstadtwahlen, die Republikaner sind weit abgeschlagen. In München erhielten die Republikaner 5,2%. Zum Vergleich, bei der Europawahl vor genau 9 Monaten kamen sie auf 14,9%. Und in Nürnberg erhielten die Republikaner 4,4%. Bei der Europawahl lagen sie noch bei 7,6%. Hören Sie zunächst Georg Kronawitter. Was ich immer gesagt habe, 53%, das wäre halt was ganz was Schönes für mich. Das kann durchaus am Ende rauskommen. Also mit schweren Waffen musste ich nicht kämpfen, aber ich konnte weitgehend meine Stadtpolitik weiterführen. Aber im Rahmen dieser Stadtpolitik konnte ich vor allem die Problematik der Mieter deutlich machen und ich glaube auch überbringen. Und das ist natürlich erfreulich, auch für alle zukünftigen Wahlen, die anstehen, zum Beispiel schon für die Landtagswahl. Ja, für Ihre Zuschauer noch ein Blick auf 3 weitere bayerische Großstädte. In Augsburg siegt Peter Mennacher von der CSU über einen SPD-Bewerber. In Regensburg führt die Landtagsabgeordnete der SPD, Christa Meyer, gegen den seit 12 Jahren amtierenden CSU-Oberbürgermeister Friedrich Viehbacher. Und in Würzburg schließlich liegt Jürgen Weber vorne, bisheriger 2. Bürgermeister von Würzburg, der von der CSU ausgeschlossen worden war, nachdem die CSU Barbara Stamm aufgestellt hatte. Und schließlich der bisherige SPD-Oberbürgermeister Klaus Zeitler erklärte, dass er doch nicht wieder kandidieren würde. Nun wird es wohl zu einer Stichwahl kommen zwischen Jürgen Weber, dem unabhängigen Kandidaten, und Walter Kolbor von der SPD. Ich danke und gebe wieder nach Hamburg. Wahlen schließlich auch in der Sowjetunion. Während in den Republiken Russland, Weißrussland und Ukraine der 2. Durchgang der Regional- und Kommunalwahlen stattfand, wurden in den baltischen Republiken Lettland und Estland heute neue Parlamente gewählt. Erst morgen bei der Stimmauszählung wird sich in den beiden baltischen Republiken zeigen, ob die stark favorisierten Kandidaten der Unabhängigkeitsbewegungen tatsächlich gesiegt haben. Wie zuvor in Litauen konnten zum ersten Mal mehrere Parteien Bewerber aufstellen. Während in Lettland knapp 70% von ihnen der Kommunistischen Partei angehören, ist es in Estland nur noch jeder 4. Kandidat. Für die Unabhängigkeit der Ostseerepublik hatten am Wochenende in der Hauptstadt Tallinn noch Zehntausende auf Wahlkundgebungen demonstriert. Die Sozialistische Partei Frankreichs ist durch erbitterte Auseinandersetzungen ihrer Spitzenpolitiker um die Parteiführung in die schwerste Krise seit der Gründung 1971 geraten. Beim Parteitag in Rennes konnten sich die zerstrittenen Gruppierungen weder auf ein neues Programm noch auf einen neuen Vorstand einigen. Unter Pfiffen der Delegierten beschloss der amtierende Vorstand, dies selbst nun am Dienstag nachzuholen. Durch den Streit scheiterte die Absicht des früheren Regierungschefs Mauroy, ein an den bundesdeutschen Sozialdemokraten orientiertes Grundsatzprogramm zu verabschieden. Die konservative Likud-Partei in Israel strebt eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Arbeitspartei an. Eine Delegation sprach heute mit Staatspräsident Herzog, der entscheiden muss, wer den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bekommt. Auch eine Abordnung der Arbeitspartei besuchte heute Herzog. Die Sozialisten wollen ein Bündnis mit den kleinen Linksparteien und den Orthodoxen. Die Große Koalition war vergangene Woche im Streit um die Friedenspolitik zerbrochen. Mehrere tausend Menschen haben heute in Klausenburg und in Constanța gegen die kommunistische Regierung Rumäniens demonstriert. Auf Spruchbändern hieß es, nieder mit dem Kommunismus und nieder mit Iliescu, dem amtierenden Staatschef. In der iranischen Hauptstadt Teheran sind heute bei der Explosion einer Gasleitung mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Personen wurden verletzt. Die Detonation ereignete sich, als zwei Arbeiter eine unterirdische Gasverteilanlage reparieren wollten. Möglicherweise, so die Teheraner Polizei zur Unglücksursache, haben sie dabei gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen. Durch das anschließende Feuer wurden mindestens 15 Häuser zerstört, Autos gingen in Flammen auf. Noch stundenlang wurde in den Trümmern nach Verletzten gesucht. Ein Brand in diesem fünfstöckigen Supermarkt in der westjapanischen Stadt Amagasaki hat 15 Menschen das Leben gekostet. Ein junger Mann verletzte sich beim Sprung aus dem brennenden Gebäude schwer. 5 Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war am Mittag im 4. Stock ausgebrochen. Die meisten Opfer sind offenbar Angestellte des Supermarktes, die sich in einer Kantine in der obersten Etage beim Mittagessen aufhielten. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. In Fort Myers im US-Bundesstaat Florida ist das Büro der Nationalen Drogenfahndungsbehörde DEA nach einer Explosion niedergebrannt. Sämtliche Akten wurden zerstört. Der Sachschaden liegt bei 4 Millionen Dollar. In der Nacht hatten Unbekannte eine Rohrbombe in das Gebäude geschleudert. Die Behörden nehmen den Anschlag sehr ernst. Er ist der erste auf eine Einrichtung der amerikanischen Drogenbehörde. Die DEA hat in der Vergangenheit hunderte Drogenhändler aufgespürt. Ein Zusammenhang des Anschlags mit laufenden Rauschgiftprozessen wird nicht ausgeschlossen. Der Konflikt zwischen Moskau und Vilna ist offen ausgebrochen. Die sowjetische Regierung verkündete am Abend eine Reihe von Maßnahmen gegen Litauen. Den Auftrag dazu hatte Präsident Gorbatschow gegeben. In der von Regierungschef Ryzhkov unterzeichneten Erklärung, die im Fernsehen verlesen wurde, wird angeordnet, dass alle Industrieunternehmen in Litauen sofort unter die Zentralverwaltung gestellt werden. Damit solle einer bevorstehenden Privatisierung entgegengewirkt werden. Außerdem erinnert die Erklärung daran, dass alle für die Republik lebenswichtigen Einrichtungen nicht ihre Verbindung mit der UdSSR verlieren dürften. Um die Sicherheit bei der Nutzung von Kernenergie und anderer wichtiger Objekte im Eigentum der Sowjetunion zu gewährleisten, seien die Schutzvorkehrungen wesentlich verstärkt worden. Zuvor hatte Gorbatschow ein Schreiben von Litauens Parlamentspräsident Landsbergis erhalten, mit einer nochmaligen Rechtfertigung der Unabhängigkeitserklärung. Helmut Kohl, für viele der eigentliche Sieger der Wahl zur neuen Volkskammer gestern in der DDR, hat sich heute noch einmal direkt ans Volk drüben gewandt. Im ZDF heute Abend seine beschwörende Aufforderung an die Leute in der DDR: Bleibt bitte zu Hause, packt die Koffer aus, geht in die Büros und helft mit, jetzt gemeinsam das Land aufzubauen. Die Worte des Bundeskanzlers vielleicht im Hinterkopf haben die Gewinner des Volksentscheids heute in Ost-Berlin mit dem Besuch begonnen, eine regierungsfähige Koalition zu bilden. Die bisherige Blockflöte, die CDU, spielt nun die erste Geige in der DDR und Konzertmeister ist Lothar de Maizière. Der CDU-Vorsitzende Ost führte heute also Koalitionsgespräche aus Ost-Berlin, Hans-Jürgen Fink. Die Sieger, so ist zunächst einmal festzustellen, die Sieger der vergangenen Nacht wollen auch in Zukunft zusammenbleiben. Sie streben eine gemeinsame Fraktion in der Volkskammer an und sie wollen gemeinsam regieren. Die absolute Mehrheit haben sie knapp verfehlt und so müssen sie Partner finden, die mit ihnen koalieren. Diese Koalition soll und muss sich auf eine möglichst breite Basis stützen. Nur so wird sie die auf dem Wege der deutschen Einheit und zur Wiederherstellung der Länder notwendige Verfassungsänderungen durchsetzen können. Deshalb unterbreitet die Allianz sowohl den Liberalen wie den Sozialdemokraten ein Koalitionsangebot. Zu Personalfragen mochte CDU-Chef de Maizière nicht Stellung nehmen. Ob er Modrows Nachfolger im Amt des Regierungschefs werden wird oder werden will, ließ er offen. Verständigt hat sich die Allianz zunächst auf Sachfragen, die der CDU-Vorsitzende in 5 Punkten zusammenfasste. Erstens, schnelle Herbeiführung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Hier werden wir die begonnenen Verhandlungen fortsetzen und intensivieren müssen. Zweitens, die Schaffung der Länderstrukturen muss zügig vorangebracht werden. Dies scheint uns nötig, um auf allen Ebenen demokratisch legitimierte Volksvertretungen zu haben. Drittens, der deutsche Einigungsprozess muss eingebettet sein in die europäischen Einheitsbestrebungen. Er ist im Zusammenwirken mit den Nachbarn voranzubringen. Die Verhandlungen 2+4 und der KSZE-Prozess sind der Rahmen, innerhalb dessen sich die Entwicklung vollziehen sollte. Viertens, für die neue Regierung gilt der Grundsatz der Vertragstreue. Fünftens, als deutliches Zeichen im Zusammenwachsen Deutschlands sollte die Mauer so schnell wie möglich beseitigt werden. Die Liberaldemokraten, so war aus Ihren Kreisen zu hören, haben keine Probleme mit dem Koalitionsangebot. Programmatisch sehen Sie sich in der Nähe der Allianz, was die deutsche Einheit und die soziale Marktwirtschaft angeht. Die Sozialdemokraten hingegen sind nicht bereit, eine große Koalition mit der Allianz einzugehen, aus Furcht als bloßes Anhängsel der Konservativen unter die Räder zu kommen. Stein des Anstoßes ist nach wie vor die DSU. Die Deutsche Soziale Union gehört aus sozialdemokratischer Sicht prinzipiell zwar zum Kreis demokratischer Kräfte, kommt aber ebenso prinzipiell als Koalitionspartner nicht in Frage, wie SPD-Chef Ibrahim Böhme in einer ebenso kurzen wie bündigen Erklärung unterstrich. Die SPD sagt nach den Wahlen nichts anderes, als sie vorhergesagt hat. Für uns kommen Koalitionen unter Einschluss der PDS und der DSU nicht in Frage. Das gilt auch für unsere programmatischen Aussagen, die uns verpflichten, das soziale Gewissen der Einheit zu sein. Der Vorstand empfiehlt deshalb dem Parteirat und der Fraktion einstimmig, eine Beteiligung an einer von der Allianz geführten Regierung abzulehnen. Auf die DSU aber kann CDU-Chef de Maizière, der sich heute Abend mit Böhme, wie es heißt, informell trifft, schon aus Bonner Unionsperspektive nicht verzichten. Und so ist eine große Koalition in Ost-Berlin wenig wahrscheinlich. Auf den Bänken der Opposition wird die SPD mit einem anderen Problem konfrontiert, ihr eigenes Profil deutlich zu zeigen gegenüber den Umarmungs- und Anbiederungsversuchen der PDS, deren Vorsitzender Gregor Gysi schon in der vergangenen Nacht eben auf diesen Punkt zielte. Ich befürchte jetzt natürlich einen ziemlichen Rechtsruck in der Entwicklung der DDR, aber es ist andererseits so, dass bei Verfassungsänderungen in diesem Lande zwei Drittel erforderlich sind und da hängt jetzt viel davon ab, wie sich künftig die SPD positionieren wird. Zu einer großen Koalition steht auch das Bündnis 90 nicht zur Verfügung. Die dort vertretenen Bürgerbewegungen sind, so Wolfgang Ullmann, zur Zusammenarbeit mit einer Regierung nicht bereit, die ihre Weisungen aus Bonn erhält. Sie werden sich nach ihrer bitteren Wahlniederlage zu einer gemeinsamen Gruppe formieren, unter Einschluss der Grünen und der Unabhängigen Frauen. Sie hoffen auf größere Erfolge bei den Kommunalwahlen im kommenden Mai. Bei aller Bitternis vertraut Konrad Weiß auf den Wochenspruch aus der Bibel, der da lautet, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, taugt nicht für das Reich Gottes. Einige wenige in der DDR haben sich eine andere, eine sozialistische Republik vorgestellt vor dieser Wahl am Sonntag. Doch die Linke ist wohl einfach untergegangen, so jedenfalls scheint es, schaut man auf die Wahlergebnisse. Aber die Opposition, so zersplittert sie ist, meldet sich zu Wort. Klaus Machnow berichtet. Am heutigen ersten Tag nach der Wahl berichtete die Aktuelle Kamera des Deutschen Fernsehfunks in ihrer Abendausgabe über Vorhaben der künftigen Opposition. An Jens Reich vom Neuen Forum die Frage: Sind Sie die eigentlichen Verlierer der Wahl? Na, die erste Runde haben wir ja nun gehabt. Da ging es darum, um Vereinigung und um Westgeld. Und da die Wahl hat der gewonnen, der auf der Börse sitzt. Und, oder die, zumindest der den gleichen Namen hat wie der auf der Börse sitzt. Und jetzt geht es um die Bedingungen. Und da hat ja nun der DDR-Bürger eine ganze Reihe von Fragen und Sorgen und Forderungen. Und da muss man mitmachen, da muss man aufpassen, dass da nichts durchgeht, was dann nachher Nachteile bringt. Und da müssen wir also wie die Löwen kämpfen. Wie die Löwen kämpfen wollen wohl auch die Gewerkschaften, die im künftigen DDR-Parlament allerdings nicht mehr mit eigener Fraktion vertreten sind. Die Wahlprüfsteine der Gewerkschaften sind auch nach den Wahlen zur Volkskammer nicht vom Tisch. Das erklärte heute Helga Mausch, Vorsitzende des FDGB-Vorstandes. Der FDGB werde genauestens verfolgen, wie die Forderungen und Rechte der Arbeitnehmer künftig gewahrt bleiben. Keine solche Kampfansage an die neue Regierung hatte das sich jetzt Deutscher Fernsehfunk nennende DDR-Fernsehen heute Abend von der SED-Nachfolgeorganisation PDS zu berichten, die in dieser Wahlnachlese nicht vorkam. Eine Gruppe, die die friedliche Revolution in der DDR mit ausgelöst und nun die Wahl verloren hat, ist Demokratie jetzt. Auch ihr Repräsentant Wolfgang Ullmann meldete Forderungen an, noch ehe sich die neue Regierung formiert. Er nannte die Hauptinhalte der künftigen Arbeit von Demokratie jetzt. Die sehen wir darin, dass die Bürgerbewegung diejenige politische Kraft im Lande sind, die dafür einstehen, dass die Grundentscheidungen des runden Tisches nicht in der zukünftigen Entwicklung unseres Landes unwirksam werden können. So manch eine Entscheidung des runden Tisches wird indes keinen Bestand haben können, wenn die DDR zur Marktwirtschaft übergeht. Bemerkenswert noch, dass der Adlershofer Fernsehfunk am Tag nach der Wahl diese Nachricht platzierte. Der Strom von Übersiedlern aus der DDR in die Bundesrepublik hält unvermindert an. In der letzten Woche waren es 10.734 und damit genauso viel wie in der Woche davor. Insgesamt wechselten in diesem Jahr bereits über 144.000 DDR-Bürger in die BRD über. Interessanter wäre freilich, wenn sie schon bekannt wäre, die Zahl der Übersiedler des Tages nach der Wahl. Walzenmann gewählt worden. Ist das nun der Kanzler, der eigentlich indirekt gewählt worden ist, oder ist es vielleicht auch die D-Mark? Das kann man nun bei diesem Kanzler überhaupt nicht trennen. Im Übrigen vielleicht bei gar keinem Kanzler. Er ist der Herr der D-Mark. Er ist nicht der Herr der D-Mark, aber man kann es nicht trennen. Das wird ja jetzt vermutlich heißen, wenn sich dieses alles so bestätigt, dass die deutsche Einheit sehr schnell herbeigeführt wird. Da sind wir dann beim Thema 2+4 Gespräche. Bedeutet also, die Siegermächte reden mit den beiden deutschen Staaten, wie das alles vonstatten gehen soll. Die Frage, die da so heftig diskutiert wird, soll Polen mit am Tisch sitzen, Herr Augstein? Das ist relativ unwichtig. Polen hat ein Recht darauf, für immer gesicherte Grenzen zu haben und Polen legt naturgemäß auf die Bestätigung dieses Rechts Wert und muss auch nach der Vergangenheit Wert darauf legen. Das heißt, wir hätten es viel leichter haben können, wenn wir die Grenze anerkannt hätten vor, was weiß ich, 10 oder 20 Jahren. Nun wollen sie von allen garantiert werden, bitte. Warum nicht? Wenn eine Grenze feststeht, für immer, meinetwegen sollen alle UNO-Mitglieder sie garantieren, ist egal. Diese Grenze ist die Grenze und bleibt es. Herr Rakowski, wenn Sie an dieses Ergebnis denken, falls das tatsächlich so eintreffen sollte, macht Ihnen das Angst? Angst nicht. Macht mir vielleicht Sorgen, aber nicht Angst. Weil ich bin der Meinung, dass in den letzten Jahrzehnten die Deutschen haben ihre Stellung zur Selbstständigkeitserklärung der Baltischen Republik Litauen. Gorbatschow spricht zwar nicht mehr von einem Ultimatum an den litauischen Präsidenten Landsbergis, er hat aber immerhin Gegenmaßnahmen gegen den Austritt Litauens aus dem sowjetischen Staatsverband befohlen. Damit will er den Willen der Moskauer Zentrale durchsetzen. Allerdings ist Gorbatschow zum Dialog bereit, den auch die Litauer für notwendig halten. Aus Moskau ein Bericht von Hermann Krause. Mit großer Betroffenheit wurde in Litauen die gestern Abend bekannt gewordene Erklärung der sowjetischen Regierung aufgenommen. In dieser Erklärung, die der Nachrichtensprecher im Fernsehen verlas, werden Maßnahmen der sowjetischen Regierung zur Sicherung ihrer Interessen in der Republik Litauen angekündigt. Der oberste Sowjet von Litauen hatte vor einer Woche eine Unabhängigkeitserklärung verabschiedet und die Verfassung der Sowjetunion außer Kraft gesetzt. In der vom Ministerpräsident Ryzhkov unterzeichneten Regierungserklärung nun wird angekündigt, dass die Zollverwaltung, der Staatssicherheitsdienst KGB und das Innenministerium, dem die Sondereinheiten unterstellt sind, besondere Maßnahmen auf dem Territorium Litauens ergreifen werden. So soll der Betrieb der Kernkraftwerke gesichert werden. Die entsprechenden Organe wurden beauftragt, den Schutz derart wichtiger Objekte, die sich im Eigentum der Sowjetunion befinden, zu verstärken. Ferner sind Maßnahmen vorgesehen, um das Zollregime aufrechtzuerhalten. Die Verkehrsministerien, die zivile Luftfahrt und die Marine erhielten die Order, den Verkehr in der Republik und die Transitwege nach Klaipeda und Kaliningrad, dem früheren Königsberg, zu sichern. In den Häfen von Kaliningrad ist die sowjetische Ostseeflotte stationiert. Mit diesen Anweisungen hat die Auseinandersetzung zwischen Litauen und Moskau eine neue Qualität erreicht. Den Auftrag zur Ausarbeitung von Maßnahmen hatte die Regierung, so sieht es die Verfassung vor, von Staatspräsident Michail Gorbatschow erhalten. TASS berichtet, auf Kundgebungen in Wilna und Klaipeda, dem früheren Memel, hätten sich Teilnehmer an Gorbatschow gewandt, den gegen die Verfassung gerichteten Umsturz in Litauen rückgängig zu machen. In der Regierungserklärung heißt es weiter, dass alle für die Republik lebenswichtigen Organe nicht ihre Verbindung zur UdSSR hin verlieren dürfen. Dabei geht es um die sogenannten Unionsbetriebe, das sind Betriebe, die unmittelbar Moskau unterstehen. Die litauische Regierung, die diese Industriebereiche auf lange Sicht privatisieren will, hatte erklärt, fortan stünden sie allein unter der Kontrolle der Republik. Auch diesen Punkt aber will die Sowjetregierung nicht akzeptieren. So heißt es in der Erklärung, der Status dieser Betriebe kann nicht einseitig abgeändert werden. Die Heftigkeit und die Schnelligkeit, mit der Moskau reagierte, kam für viele überraschend. Noch am Sonntag hatte Michail Gorbatschow erklärt, Gespräche zur Lösung der Probleme seien dringend notwendig. Die Beschlüsse des obersten Sowjet von Litauen hatte er als grobe Verfassungsverletzung bezeichnet,